dedicated to all the ravers in the nation. Gedacht, wenn ich Drogen nehme, dann können sie ruhig meinen Körper ficken. Dann sollen sie mit mir machen, was sie wollen. Ich hasse meinen Körper. Der ist so fett und hässlich und unförmig. Und sowieso habe ich es nicht besser verdient. Und dann ist hier Topf Limo im Mixerler. Gib mal Pumpe, ihr groben Hälse. Eisenbahnpatrouille durch Wald. Munition ist zu schwer. Bleib immer hier. Nicht interessiert dich.